Ich glaub, du verstehst mich. Verstehst meine Sicht vom Prinzip, auch wenn's keinen Sinn ergibt. Denn ich glaub, dir geht's ähnlich. Doch egal, wie viel Scheiße du siehst, die Zeit, sie steht nie. Nein, sie verfliegt, sie zieht so vorbei. Frag nach einer Uhr und ich hab keine bei. Ich jag nach der Zeit, schnapp sie mir bald. Und dann dreh ich am Zeiger alles nochmal. Sparschweine aufknacken, Gas geben, ausrasten. Haftzeiten auslassen, noch rein draufpacken. Würd ich das Nordqualm auch lassen? Nein, ich würd den Nordqualm rauslassen. Seit ich ein Kind bin, war's ne Idee. Ich hab mich gesehen im Cabriolet. Was Gazi gefällt, muss der Gazi sich nehmen. Frag nach dem Sinn des Lebens, bleib am Leben. An alle, die ein Major Deal haben, die sollten sich mal selbst hinterfragen, wo sie herkommen und wer sie mal waren. Wer rappt diesen Scheiß und wer hängt auf den Straßen? Und das heißt die Kilominare. Keiner von uns chillt mit Ferrari. Alles was jetzt zählt ist ein Bares. Dreh's wie Nacht, es bleibt wie es war denn. Draußen auf Achse bei minus 10 Grad. Die Kripos drehen grad. Zieh los im Park, abgehört den Mikros im Kart, trag Reeboks in schwarz und flieg Gott zum Mars. Beam me ab, von nix an die Spitze. Heut bist du King, Digga, morgen kriegst du Stiche. Vernichte, vernasche, begifter Kanacke. Haut auf die Kacke und du schock dich, du Affe. Ab jetzt heißt es Timeout, rein raus, denk dir, ich scheiß drauf. Manchmal fühlt man sich gelenkt wie in einem Traum. Das Schicksal schlägt ganz hart zu. Wie Muhammad Ali Klei in Samthandschuhen. Verdammt verflucht, kriegst es mit der Angst zu tun. Oder machst du dich gerade, verpasst dir eine Narbe. Meine Klatsche schenkt dir Farbe und du wünschst dir ne Zeitmaschine. 187. An alle, die ein Major Deal haben, die sollten sich mal selbst hinterfragen, wo sie herkommen und wer sie mal waren. Wer rappt diesen Scheiß und wer hängt auf den Straßen? Und das heißt die Kilominare. Keiner von uns chillt mit Ferrari. Alles was jetzt zählt ist ein Bares. Dreh's wie Nacht, es bleibt wie es war denn. Ich glaub du verstehst, hab zu viel Jahre verschwendet. Zu viel angefangen und gar nichts beendet. Ort-Ticker Lifestyle, aufstehen um 3:30. Hamburger Wetter, Digga, draußen ist Eiszeit. Herzen sind eiskalt, zu viel gesehen. Viel zu lange im Minus gelebt, auf dem Kiez unterwegs, mit Päckchen voll Haze. Wie gern wär ich 16, back in the days. In der gleichen Ecke nach so vielen Jahren, immer noch mit Kilo-Torbas die Miete zahlen. Rapper reden von Blocks, in denen sie niemals waren, während wir auf der schiefen Bahn im Beamer fahren. Und die Kurve nicht kriegen, die Jugend am Dealen. Es gibt nicht genug Ort, damit Sorgen verfliegen. Zu viele Krisen braucht nicht übertreiben. Falsche Freunde gehen, echte Brüder bleiben. An alle, die ein Major Deal haben, die sollten sich mal selbst hinterfragen, wo sie herkommen und wer sie mal waren. Wer rappt diesen Scheiß und wer hängt auf den Straßen? Und das heißt die Kilominare. Keiner von uns chillt mit Ferrari. Alles was jetzt zählt ist ein Bares. Dreh's wie Nacht, es bleibt wie es war denn. An alle, die ein Major Deal haben, die sollten sich mal selbst hinterfragen, wo sie herkommen und wer sie mal waren. Wer rappt diesen Scheiß und wer hängt auf den Straßen? Und das heißt die Kilominare. Keiner von uns chillt mit Ferrari. Alles was jetzt zählt ist ein Bares. Dreh's wie Nacht, es bleibt wie es war denn. Man sagt, hinter jedem Vermögen steckt ein Verbrechen. Je größer das Vermögen ist, desto größer das Verbrechen.